sich durch blutige Kriege in Tschetschenien, protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Im linken Medienspiegel im Januar wollen wir beginnen mit einem Artikel zur europäischen Zivilisation. Anschließend befassen wir uns mit der Asyl- und Migrationspolitik. Und dann hört ihr noch einige Aufnahmen von der Uri Jalloh-Demo am jetzigen Montag, am 7.01.2019, zum 14. Todestag von Uri Jalloh. In unserem ersten Artikel aus der Taz vom 22. und 23. Dezember geht es um die europäische Zivilisation und der Artikel ist erschienen in der Rubrik Argumente und er heißt Fraglos schreiten wir voran. Wir Europäer sind stolz auf unsere Zivilisation. Gleichzeitig tun wir so, als ginge uns das Elend der Welt nichts an. Wie ist es möglich, dass sich buchstäblich vor unserer Haustür ein menschliches Kollektivdrama abspielt, vor unseren Augen eine politische und gesellschaftliche Entzivilisierungsdynamik ihren irren Lauf nimmt und fast niemanden kümmert es? Die Festung Europa wird mit Gewalt gesichert und wer ihre Burggräben und Außenmauern überwindet, ist seines Lebens noch lange nicht sicher. Zehntausende Menschen mussten in den vergangenen Jahrzehnten sterben, weil sie auf europäischem Boden leben wollten. Sie mussten ihr Leben lassen, nur weil sie am hiesigen, selbst gewaltsam erwirtschafteten Wohlstand teilhaben wollten. Weil sie teilhaben wollten an unseren Lebensverhältnissen, an dem für uns ganz normalen Leben, von dem wir meinen, dass es uns zusteht und im Zweifel ausschließlich uns. Sie ließen ihr Leben, weil sie ihr Glück suchten, getrieben von Hoffnung oder Verzweiflung, von Mut oder Angst. Wir in Europa sind die SiegerInnen in der Glückslotterie des Lebens, geboren dort, wo es sich im Weltmaßstab gut leben lässt. Aber Glück ist eine knappe Ressource. Für alle reicht es nicht. Das ist die irrationale Rationalität, die verrückte Logik der kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Die immensen Werte, die sie produziert, dürfen niemals allen zugutekommen. Sie müssen ungleich zugeteilt werden. Das Glück der einen ist das Unglück der anderen. Aus dieser Logik der Verknappung im Überfluss entspringen die Notwendigkeiten sozialer Schließung. Die Unglücklichen müssen leider draußen bleiben. Und wer nicht hören will, muss fühlen. Und so sterben dann die Leute, die nicht mehr daheim bleiben konnten oder mochten, auf Schlauchbooten und an Grenzzäunen, in Kühllastern und Asylheimen oder einfach auch nur auf offener Straße, mitten in jenem Leben, das wir für uns allein reklamieren. Todesursache Flucht. In einem zum 70. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte erschienenen Buch dokumentieren die Historikerin Christina Mills und die Autorin Anja Tuckermann die menschengemachten Schicksale von 35.597 Opfern des europäischen Grenz- und Migrations-, Aufnahme- und Abweisungsregimes. Ein Vierteljahrhundert institutionalisierter Menschenverachtung, auf hunderten von Seiten aufgelistet, eine kaum erträgliche Lektüre. Ein beliebiger Blick in dieses Buch spricht Bände. Zum Beispiel, rein willkürlich aufgeschlagen, Seite 240, wo 66 im Herbst des Jahres 2012 Verstorbene aufgeführt werden. Ertrunkene AfrikanerInnen von den Komoren, deren Boot vor der Küste des französischen Überseedepartements Mayotte kenterte. Eine 39-jährige papierlose Nepalesin, die bei ihrem Versuch der Flucht vor einer zypriotischen Polizeirazzia aus dem fünften Stock eines Gebäudes fiel. Ein 20-jähriger Kurde aus dem Irak, der sich nach endgültiger Ablehnung seines Asylantrags in einem norwegischen Zentrum für Geflüchtete das Leben nahm. Ein 30-jähriger Mann aus Eritrea, gestorben bei einem Verkehrsunfall nahe dem griechischen Alexandropolis, als sich das Auto eines Schleppers bei der Verfolgung durch die Polizei überschlug. Ein 26-jähriger Mosambikaner, der sich als blinder Passagier auf einen Flug von Angola nach Großbritannien geschmuggelt hatte und kurz vor der Landung in Heathrow starb, als er aus dem sich öffnenden Fahrgestell auf eine Straße des Londoner Vororts Mortlake stürzte. Unglaublich? In der Tat, quer durch Europa, um ganz Europa herum dasselbe Bild. Menschen, die sterben mussten, weil sie leben wollten. Wenn Europa nach seiner Identität sucht, dann bemüht es mit Vorliebe seine europäischen Werte. Dann konstruiert es sich als historisch wie global einzigartige Wertegemeinschaft, als Hort der Aufklärung und der Bürgerrechte, als Hüterin des Friedens und der Demokratie. Liest man die sehr unvollständige Liste der Opfer der europäischen Mauer, dann kommen arge Zweifel auf an diesem hehren Selbstbild. Dann spricht alles dafür, dass die Einheit Europas in der Schizophrenie seiner Institutionen liegt und seiner BürgerInnen, in der säuberlich politischen Trennung zwischen den Rechten der einen und der Entrechtung der anderen, in der zur Selbstverständlichkeit gewordenen gesellschaftlichen Unterscheidung zwischen den eigenen legitimen Ansprüchen und der illegitimen Anspruchshaltung Fremder. Die Studien zur Entzivilisierung des gesellschaftlichen Lebens im Nationalsozialismus füllen ganze Bibliotheken. Noch Generationen später fragt man sich, trotz oder auch wegen all der geschichtswissenschaftlichen Evidenz, wie war das möglich? Und bleibt ratlos und schockiert zurück. Die Schockstarre scheint anzuhalten und sich fortzuschreiben, auch noch im Angesicht des mittlerweile wieder ganz normalen Wahnsinns von Alltagsrassismus und Protofaschismus. Innenminister freuen sich über Abschiebungen zum Geburtstag. Verfassungsschützer nehmen Verfassungsfeinde in Schutz. Ja, selbst unter den Linken ist das hausherrliche Gerede vom Gastrecht nicht tabu. Und man meint doch auch mal sagen zu müssen, dass wir nicht alle aufnehmen können. Also lassen wir es doch lieber ganz bleiben oder greifen halt zum Hebel der intelligenten Steuerung von Zuwanderung. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, wohlgemerkt ein Repräsentant jener Sozialdemokratie, die zugleich mal wieder Thilo Sarrazin wegen völkischer Umtriebe auszuschließen versucht, hat die erbarmungslose Rationalität deutscher Migrationspolitik soeben auf den Punkt gebracht. Im Kern geht es darum, dass wir nicht die Falschen abschieben. Es lebe die Logik der Nützlichkeit. Die wenigen Guten ins Arbeitsmarkttöpfchen, auf das die nationale Wachstums- und Wohlstandsmaschinerie weiter wie geschmiert laufen möge. Und die Masse der Schlechten eben ins Kröpfchen des Mittelmeers, der erzwungenen Illegalität oder der, ja das darf man heute wieder sagen, konzentrierten Unterbringung in Zentren für Ankunft, Entscheidung und Rückführung. Also vor allem für Rückführung natürlich. Damit wir unsere Ruhe haben. Denn es ist ja so, wir wollen nicht gestört werden. Wir wollen schlicht so weitermachen wie bisher. Wir wollen, dass in akademischen Diskussionen mit elaboriertem Code über das gute Leben resoniert wird, während in krawalligen Talkshow-Debatten Woche für Woche die Grenzen der Belastung tiefer gelegt werden. Derweil wir Neoliberalismus-Geplagten über den stetig steigenden Arbeitsstress klagen und ganz widerständig unter kreativer Nutzung der Brückentage den wohlverdienten Urlaub planen. Gern in einem jener Länder, in denen diejenigen zurückgehalten werden, die uns daheim nach unserer Rückkehr in die Alltagsmühle bitteschön nicht das Leben vermiesen sollen. So geht kollektives Ausblenden heute. Im Grunde genommen nicht anders als damals. Man weiß eigentlich, was vor sich geht. In jedem Fall kann man das alles wissen. Aber wir wollen es nicht wissen. Mehr noch, und viel praktischer auch, wir müssen gar nicht wissen. Niemand zwingt uns dazu, uns den Realitäten unserer Lebensweise zu stellen. Nichts zwingt uns dazu, die uneingestandenen Voraussetzungen und ausgeblendeten Konsequenzen unserer Stellung in der globalen Ordnung sozialer Ungleichheit zur Kenntnis zu nehmen oder gar zu Herzen. Dazu jedenfalls kann uns auch niemand zwingen, das müsste schon von Herzen kommen. Was diese Gesellschaft hingegen derzeit kollektiv individuell betreibt, ist die große Gleichgültigkeit. Unsere Gesellschaft ist indifferent gegenüber all denen, die die Zeche zahlen müssen für unsere einzigartige Wohlstandsposition. Sie schert sich nicht um jene, die die Kosten und Lasten unserer vermeintlich hochproduktiven, in Wahrheit aber höchst destruktiven Ökonomie zu tragen haben. Ja, sie ist nicht nur indifferent, sondern geradezu indolent, schmerzunempfindlich. Wohlgemerkt, sie ist arg empfindsam für den in die Zukunft projizierten Phantomschmerz, vielleicht doch mal Lebenschancen mit den weniger Glücklichen dieser Welt teilen zu müssen, irgendwann auch einmal ein größeres Stück vom Weltwohlstandskuchen abgeben zu müssen. Über die Schmerzen der anderen hingegen kann sie ohne viel Aufhebens hinwegsehen und ohne weiteres hinweggehen. Fraglos schreiten wir voran. Gleichgültigkeit ist aber keine psychische Deformation. Gleichgültigkeit ist eine soziale Beziehung und eine Beziehung der Beziehungslosigkeit. Wir handeln so, als ob das alles nichts mit uns zu tun hätte. Die Toten im Mittelmeer und die Hetzjagden auf Andersaussehende, die Rückhaltelage in Nordafrika, die Arbeitsbedingungen in Südostasien, die Umweltzerstörungen in Lateinamerika, das Elend der Welt, die Verdammten dieser Erde, not our business. so wir nicht sogar noch Geschäfte damit machen. Klar, wir können weiterhin das Sterben auf dem Weg nach Europa und den tödlichen Rassismus um uns herum ignorieren. Wir können so weitermachen, als ob nichts wäre. Gleichgültigkeit muss man sich leisten können. Und wir haben's ja. Und so zeigen wir bestenfalls auf die üblichen Verantwortlichen, auf EU und Frontex, Kurz und Orban, Salvini und Seehofer, alles üble Gesellen, die da oben und da draußen. Aber warum denn wohl können sie alle ihr Spiel immer weiter treiben? Wie hat es auch in diesem Jahr wohl wieder so reibungslos funktioniert? Wann spielen wir nicht mehr mit? Frage ich mich. Fragen uns 35.597 Tote und ungezählte weitere nicht dokumentierte Opfer der europäischen Zivilisation. Unser nächster Artikel ist aus der Analyse und Kritik Nummer 644 vom 11. Dezember 2018 und dieser Artikel heißt Massenhafte Rechtsbeugung. In der Asyl- und Migrationspolitik wird mit Prämien, Strafen und Charterflügen ein repressives Migrations- und Arbeitsregime ausgebaut. Seit Mitte November wirbt das Bundesinnenministerium bei der migrantischen Bevölkerung mit einer Plakatkampagne für die baldige Rückkehr ins Herkunftsland. Dein Land, deine Zukunft, jetzt, heißt die Aktion, die wie in einem Schlussverkauf zusätzlich zur regulären Rückkehrförderung eine Sonderprämie verspricht, wenn Menschen ihre Ausreise bis zum 31. Dezember des Jahres anmelden. Offenbar versucht die Bundesregierung mit der Kampagne, die Zahl sogenannter freiwilliger Ausreisen in die Höhe zu treiben. Im Vergleich zu den Vorjahren sind im bisherigen Jahr 2018 deutlich weniger Menschen mit einer finanziellen Förderung in ihr Herkunftsland zurückgekehrt. Die Kampagne richte sich an Geflüchtete, deren Asylantrag abgelehnt wurde oder die sich entscheiden, ihr Asylverfahren nicht weiter zu betreiben. Diese Auskunft erteilt das Informationsportal des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, BAMF, zur freiwilligen Rückkehr. Flüchtlingsräte kritisieren seit langem, dass von einer freiwilligen Rückkehr keine Rede sein kann, wenn Menschen die Abschiebung droht, weil sie vollziehbar ausreisepflichtig sind. Und wenn sich Geflüchtete aus Syrien oder dem Irak, die mit der Kampagne ebenfalls angesprochen sind, zur Rückkehr entscheiden, dann wahrscheinlich in der Regel nicht, weil sie sich dort ein Leben in Sicherheit und Frieden erhoffen, sondern weil deutsche Behörden seit Jahren den Nachzug ihrer Angehörigen verhindern und sie keine andere Möglichkeit sehen, wieder mit ihren PartnerInnen, Eltern oder Kindern zusammenzuleben. Hinzu kommt, dass sich das auf den Plakaten kommunizierte Angebot bei näherem Hinsehen als grob irreführend erweist. In Aussicht gestellt wird die Übernahme der Wohnkosten für volle 12 Monate. Tatsächlich können Einzelpersonen zusätzlich zur sonstigen Rückkehrförderung 1.000 Euro Zuschuss für Miete, Renovierungsarbeiten oder Wohnungseinrichtungen erhalten. Bei Familien sind es maximal 3.000 Euro. Die Unterstützung wird in Form von Sachleistungen ausgezahlt und es ist eine Aufsplittung auf bis zu 12 Monate möglich. Von einer Übernahme der Wohnkosten für ein ganzes Jahr kann also keine Rede sein. Bei der berechtigten Kritik an der aktuellen Kampagne des Innenministeriums darf nicht vergessen werden, dass die finanzielle Förderung freiwilliger Ausreisen alles andere als neu ist. Bereits 1983 versuchte die Bundesregierung, mit der Zahlung einer Rückkehrprämie GastarbeiterInnen zur Rückkehr in ihre Herkunftsländer zu bewegen. Nach der deutschen Vereinigung wurde vorübergehend eine Rückkehrprämie für VertragsarbeiterInnen aus Vietnam eingeführt, die ca. 3000 ArbeitsmigrantInnen in Anspruch nahmen. Mit dem Programm REAG und GARP wird seit den 90er Jahren die Rückkehr von abgelehnten AsylbewerberInnen finanziell unterstützt. Und auch das Programm Dein Land, Deine Zukunft, Jetzt gab es schon einmal im Winter 2017-2018. Wohl, weil das Innenministerium im vergangenen Jahr auf eine auffällige Plakatkampagne verzichtet hat, ist die Sonderrückkehrförderung nicht in den Fokus öffentlicher Kritik geraten. Die Rückkehrkampagne ist der momentan prominenteste, aber leider nicht der einzige Angriff auf die Rechte von Migrantinnen und Geflüchteten. Am 8. November 2018 hat der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, mit dem eine sogenannte Mitwirkungspflicht im Widerrufs- und Rücknahmeverfahren geschaffen wird. Widerrufsverfahren sind an sich nichts Neues. Es gibt sie im deutschen Asylrecht seit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes 2005. Dabei überprüft das BAMF ohne konkreten Anlass den Schutzstatus von anerkannten Flüchtlingen nach 3 Jahren ein weiteres Mal. Eine Rücknahme leitet die Behörde ein, wenn sich das Vorbringen oder die Identität des oder der Betroffenen im Nachhinein als falsch herausstellen. Zu einem Widerruf kann es kommen, wenn sich die Lage im Herkunftsland grundlegend und dauerhaft geändert hat. Bei rund 43.000 Entscheidungen in Widerrufsverfahren im ersten Halbjahr 2018 hat das BAMF den Schutzstatus in über 99% der Fälle bestätigt. Betroffen waren vor allem Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak. Auch in den Vorjahren, in denen es weitaus weniger Entscheidungen im Widerrufsverfahren gab, kam es in der weit überwiegenden Zahl der Fälle weder zu einem Widerruf noch zu einer Rücknahme des Schutzstatuses. Die Widerrufsverfahren, die mit einem hohen administrativen Aufwand verbunden sind, führen oft zu einer enormen Verunsicherung der betroffenen Geflüchteten. In dieser Form gibt es die anlasslosen Widerrufsverfahren innerhalb der EU nur in Deutschland und Österreich. Das neue Gesetz zu diesen Verfahren sieht eine Verschärfung vor. Anerkannte Flüchtlinge können künftig dazu gezwungen werden, am Widerrufsverfahren mitzuwirken. Bemühen sie sich aus Sicht des Bundesamts nicht ausreichend um Dokumente oder erscheinen sie nicht zu einem anberaumten Gesprächstermin, droht ein Zwangsgeld. Die Bundesregierung kündigt allein für 2018 und 2019 insgesamt 500.000 Widerrufsprüfungen an. Bei 60% dieser Verfahren soll ein Hinweisschreiben zur Mitwirkungspflicht versandt werden. Es ist also zu befürchten, dass anerkannte Flüchtlinge massenhaft zu einer zweiten Anhörung vorgeladen werden. Durch gezielte Befragungen könnte das BAMF aktiv nach Widerrufs- oder Rücknahmegründen suchen. Das Ganze hat noch einen weiteren Effekt. Das BAMF wird in den kommenden Jahren ganz überwiegend mit der Durchführung von Widerrufsverfahren beschäftigt sein. Das ist auch Zeit, die von der Bearbeitung neuer Asylanträge abgeht. Es ist daher absehbar, dass diese zusätzlichen Tätigkeiten zu längeren Verfahren und mehr fehlerhaften Bescheiden führen werden. Momentan berät der Bundestag über ein Gesetz, mit dem Algerien, Marokko, Tunesien und Georgien zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden sollen. Ziel der Bundesregierung ist es, die Zahl der Asylanträge aus diesen Ländern zu reduzieren, die Verfahren zu beschleunigen und mehr Abschiebungen durchzuführen. Die Einstufung von Herkunftsstaaten als sicher führt in erster Linie zu einer massiven Entrechtung der Asylsuchenden aus diesen Ländern. Diese sind dann verpflichtet, sich deutlich länger als andere Asylsuchende in einer Aufnahmeeinrichtung aufzuhalten. Im Fall, dass ihr Antrag abgelehnt wird, sogar bis zur Abschiebung. Sie unterliegen der Residenzpflicht und einem Beschäftigungsverbot, haben einen erschwerten Zugang zu Bildungsangeboten wie Sprachkursen und werden vielerorts mit Sachleistungen versorgt. Hinzu kommt, dass die Rechtsschutzmöglichkeiten für Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten stark eingeschränkt sind. Ihre Asylanträge lehnt das BAMF in der Regel als offensichtlich unbegründet ab. Das hat zur Folge, dass die Klagefrist sich auf 1 Woche verkürzt. Außerdem können Asylsuchende aus sicheren Herkunftsländern abgeschoben werden, obwohl noch nicht über ihre Klage entschieden wurde. Das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten begründet ein Zwei-Klassen-Asylsystem und steht einer sorgfältigen und unvoreingenommenen Einzelfallprüfung entgegen. Besonders problematisch ist es, wenn Staaten als sicher eingestuft werden sollen, in denen gravierende Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Das ist in Algerien, Marokko und Tunesien der Fall. Besonders betroffen sind neben Oppositionellen Angehörige sexueller Minderheiten. In allen 3 Maghreb-Staaten steht Homosexualität unter Strafe. Zur Lage in Marokko erklärte die Bundesregierung 2017 auf Anfrage der Linksfraktion, dass die Strafvorschriften in der Praxis weniger gegen Einzelpersonen als vielmehr zur Verhinderung der Gründung von Organisationen herangezogen würden, die sich für die Rechte von LGBTI einsetzen. Das bedeutet, die Kriminalisierung von LGBTI, die sich nicht damit abfinden, ein unauffälliges Leben zu führen, um staatlicher Verfolgung und gesellschaftlicher Stigmatisierung zu entgehen, sondern aktiv für die eigenen Rechte eintreten, ist nach Ansicht der Bundesregierung hinnehmbar. Zynischer geht es kaum. Einen Vorstoß zur Einstufung der Maghreb-Staaten als sicher gab es schon einmal in der letzten Wahlperiode. Damals scheiterte das Gesetz am Bundesrat. Doch auf die links mitregierten Länder ist heute womöglich weniger Verlass. So hat der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow, Linkspartei, schon seine Bereitschaft signalisiert, über eine Zustimmung zu dem Gesetz zu verhandeln. Auch das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, das noch dieses Jahr im Kabinett beschlossen werden soll, hat für geflüchtete Menschen nach jetzigem Stand wenig zu bieten. Einen echten Spurwechsel, der abgelehnten AsylbewerberInnen eine verlässliche Bleibeperspektive eröffnen könnte, sucht man in dem Referentenentwurf, der seit dem 19. November vorliegt, vergebens. Zwar ist eine Überarbeitung der Regelungen zur Ausbildungsduldung geplant, zusätzlich soll eine Beschäftigungsduldung geschaffen werden. Es bleibt aber dabei, dass lediglich eine Duldung statt einer Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Die wenigen Verbesserungen bei der Ausbildungsduldung gehen wiederum mit Verschärfungen an anderer Stelle einher. Bei der neuen Beschäftigungsduldung sind die Zugangshürden so hoch, dass sie nur für sehr wenige Personen in Frage kommen wird. Als wäre das nicht genug, sieht der Gesetzentwurf noch eine Ausweitung der Arbeits- und Bildungsverbote für Geflüchtete vor. Unterdessen setzen Bund und Länder Abschiebungen mit zunehmender Härte durch. Berichte über den Einsatz massiver Polizeigewalt, Fesselungen, Demütigungen sowie Zwangsmedikationen, insbesondere bei Dublin-Überstellungen in andere EU-Staaten, häufen sich in den letzten Monaten. Dabei setzen Bund und Länder verstärkt auf Sammelabschiebungen per Charterflug. Das Kalkül: Dort gibt es keine ZeugInnen für Polizeigewalt. Aus der Antwort der Bundesregierung auf eine große Anfrage der Linksfraktion im Bundestag geht außerdem hervor, dass die Bundesländer die Abschiebungshaft seit 2015 massiv ausgeweitet haben. Die Zahl der Abschiebungshaftfälle hat sich zwischen 2015 und 2017 von rund 1.800 auf über 4.000 mehr als verdoppelt. Die Angaben zum ersten Halbjahr 2018 deuten auf einen weiteren Anstieg hin. Auch die Haftdauer ist stark angestiegen. Die hohe Zahl der Abschiebungen hat sich im gleichen Zeitraum kaum verändert. RechtsanwältInnen beklagen eine hohe Zahl rechtswidriger Inhaftierungen. Die Bundesländer führen hierzu allerdings keine verlässliche Statistik. All das zeigt, rassistische Mobilisierungen und die Wahlerfolge der AfD führen nicht nur zu mehr rassistischen Pöbeleien und Angriffen auf der Straße, sondern bereiten auch einer weiteren staatlichen Entrichtung von Geflüchteten den Weg. Nach unseren beiden Artikeln, einmal zur sogenannten europäischen Zivilisation und dann zur deutschen Asyl- und Migrationspolitik, kommen wir gleich zur Uricallo-Demo, die am Montag, den 7.1.2019 stattfand, und dem fortwährenden Polizeiskandal um den Uricallo-Komplex. Dessau fand am 7.1.2019, 14 Jahre nach der Ermordung von Uricallo, die Uricallo-Gedenkdemo mit 1000 Teilnehmerinnen statt. kurz zur Geschichte der Ereignisse. Ihr zwei Redebeiträge und zwei Songs von einer Liveband bei der Uruchado-Demo am Montag hört. Soweit wir wissen, sind in Dessauer Polizeirevier drei Menschen ermordet worden. Hans-Jürgen Rose wurde im Dezember 1997 im Dessauer Polizeirevier zu Tode gefoltert. Und im November 2002 starb Mario Bichtermann im Dessauer Polizeigewahrsam in Zelle Nummer 5, unter anderem an einem Schädelbasisbruch. Für den Gewahrsam verantwortlich war der Dienstgruppenleiter Schubert. Am 7.01.2005 starb dann Uruchado. In der Zelle Nummer 5 verantwortlich für den Gewahrsam war wieder der Polizist Michael Schubert. Anschließend wurde Uruchado mit Brandbeschleuniger überschüttet und angezündet. Hieraufhin regte sich endlich Protest gegen die mörderischen Machenschaften im Dessauer Polizeirevier. Gegen den Dienstgruppenleiter Schubert und den Polizisten Merz gab es dann einen anderthalbjährigen Prozess beim Landgericht Dessau, der mit Freisprüchen endete. Beim zweiten Prozess, diesmal nur gegen Schubert, wurde er zu 10.000 Euro verurteilt wegen unterlassener Hilfeleistung mit Todesfolge. Die Polizeigewerkschaft, GDP, sammelte das Strafgeld und das Geld für die Prozesskosten, die Schubert zahlen sollte, und übernahm diese komplett. Schubert arbeitet weiter als Polizist. Durch ein Brandgutachten im Auftrag der Initiative in Gedenken an Uruchado 2013 konnte nachgewiesen werden, dass der Brand in der Zelle Nummer 5 am 7.01.2005 nur durch Brandbeschleuniger zustande kommen konnte. Trotzdem weigerte die Bundesanwaltschaft, sich den Fall wieder aufzunehmen. Ende 2016 wollte der Oberstaatsanwalt Bittmann nach eigenen Brandversuchen Ermittlungen wegen Mordes an Uruchado aufnehmen. Er soll auch konkrete tatverdächtige Polizisten benannt haben. Daraufhin wurde er im Dezember 2016 in vorzeitigen Ruhestand versetzt. Die Ermittlungen zum Tod von Uruchado übernahm die Staatsanwaltschaft Halle, die daraufhin die Ermittlungen einstellte. Eine Klage hiergegen wies die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg zurück. Jetzt wurde von den Anwälten der Familie Uruchado ein Klageerzwingungsverfahren eröffnet. Und inzwischen ist eine weitere Tote in Dessau zu beklagen, Li Yangji. Sie wurde am 11. Mai 2016 vom Stiefsohn des Leiters der Polizeidirektion Dessau entführt und am 13. Mai 2016 tot aufgefunden. Der Leiter der Polizeidirektion Dessau half bei der Beseitigung von Spuren des Sexualmordes. Bevor wir zu dem ersten Redebeitrag bei der Uruchado-Demo am 7.01.2019 kommen, hört ihr jetzt einen Mitschnitt des Live-Auftrittes der Band La Toya aus Hamburg, die spielte vor der Polizeidirektion Dessau zum Abschluss der Demonstration. The racism continues when a doctor says he has special instruments to draw blood from a black man. And the racism continues when the police seem to think they have the right to mistreat, brutalize, kill, and even burn a black man. When we talk about our problems, no one hears us. And when we talk about what is going on, no one wants to listen. Recognize the legacy. created by the media, substantiated in law enforcement. Now in a land where many don't want to talk about it, where many tell you, I see no color. Dessau bedeutet unsere Stimme nach Freiheit, nach Gerechtigkeit und der Verurteilung dieser Verbrecher, die sich hinter den Türen verstecken. Wir haben gesehen, wie sie sich alle in Hauseingängen dort aufgestellt haben, damit sie wieder zuschlagen können. Ja, sie können zuschlagen, die Macht haben sie. Aber der Schmerz, den sie uns damit zufügen wollen, der geht an uns vorbei. Denn durch ihre Schläge kriegen sie uns nicht davon weg, auf die Straßen zu gehen und zivilen Ungehorsam zu leisten und unseren Widerstand zu erklären. Und wenn sie die Verfahren einstellen, die Verfahren eröffnen wir, das müssen sie begreifen. Wir drehen den Spieß um. Wir sind diejenigen, die beschließen, wann das Verfahren endgültig zu Ende ist, wann wir dazu sagen, es ist aufgeklärt worden. Migrantinnen und Flüchtlinge zu hören. Auf einer Seite wollen sie immer wieder verschärfen, was sie verschärfen wollen. Es ist überhaupt kein Gesetz mehr zu sehen. Es ist nur noch willkürlich. Wenn wir sie zugleich sagen, dass in Bayern Flüchtlinge auf der Straße geprügelt haben, vergessen sie aber zugleich zu sagen, dass 2 Tage vorher in Bottrop Autos in Migranten- und Flüchtlingscommunities reinfahren. Das ist unsere Aufgabe, das zu benennen. Ja, es ist zu verurteilen, dass Menschen getötet werden. Aber wer schürt das? Wer schürt den Hass hier zwischen Menschen? Menschlichkeiten, der Profit, der Kapitalismus und der Imperialismus ist hier zu benennen. Denn sie sind diejenigen, die den Hass schüren, die uns voneinander trennen wollen, die uns einteilen in Klassen. Sie haben nur eins im Sinn. Sie wollen die, die sie brauchen, um ihren Profit zu schützen. Und den müssen sie schützen, denn wir klagen an, euer Profit, euer Reichtum ist unsere Verarmung und wir holen uns das alles wieder zurück, egal wo wir sind, egal wie ihr uns wehtut, egal wie ihr uns schmerzt. Und dann, ein Freund hat letztens auf der Demonstration in Wesel einen Satz gesagt. Er hat gesagt, ich hätte mir nie vorstellen können, dass nach Dessau jemand wieder in Polizeigewahrsam verbrannt und zu Tode kommen wird. Ja, leider ist es wieder passiert. Ahmed Ahmed ist in Kleve im Justizvollzugsanstalt verbrannt, zu Tode gekommen. Wir sehen jetzt schon, dass dort auch Meinungen vertreten sind. Er hat sich verbrannt, er hat sich selbst getötet. Auf der Demonstration, wir waren da, wir kennen die Familie noch nicht, aber wir mussten dort von Freundinnen von Ahmed hören, dass angeblich er die Polizei so das Argument gebracht hat. Es gab Sprachschwierigkeiten, dass sie in 3 Monaten nicht feststellen konnten, dass Ahmed A., syrischer Flüchtling, nicht der ist, der aus Mali zu fahren stand. Aber sie haben Angst und verstanden, warum sie die Familie von ihm nicht informiert haben. Und die wohnten in Bonn. Ahmed hätte wohl gesagt, ich schäme mich. Erzählt meiner Familie nicht, dass ich im Gefängnis bin. Aber 2 Wochen lang war er im Krankenhaus, bevor er gestorben ist. Und die Familie hat nach seinem Tod durch offizielle Stellen über seinen Tod erfahren. Ja, es sind die Sprachschwierigkeiten, die sie vorher führen. Es ist sehr schmerzlich, wenn ich mir die Bilder anschaue von seinem Begräbnis. Er ist in Bonn begraben, dass die Mutter das Ganze nicht versteht, wie ihr Sohn zu Tode gekommen ist. Ja, deshalb ist es sehr wichtig, dass wir und macht es nicht an Zahlen nach. Jeder, der kommen kann nach Dessau, sollte kommen. Denn, dass der Erfolg in der Aufklärung von Uri Cano so weit gekommen ist, ist die Initiative. Ja, aber die Initiative hat die Energie von uns allen bekommen, weil wir uns vor die Initiative stellen, weil wir der Initiative den Mut geben, weiterzugehen, dass sie so sprechen können, wie sie sprechen. Sie werden verfolgt, sie werden diskriminiert. Aber wenn nicht nochmal nach Ahmed noch ein Job in Polizeigewahrsam oder in Justizvollzugsanstalten kommen muss, heißt für uns deshalb, egal wie viele, aber die Stimme wird hier gehört und sie haben Angst. Sie haben Angst vor dem, was wir zu sagen haben. Vor dem, dass wir tagtäglich aufklären, was Isolationslager bedeuten, was Kriege bedeuten, was ihr Gier für den Profit, den sie brauchen, bedeutet. Ich danke euch ganz herzlich. Bis nächstes Jahr hier in Dessau. Das war Mord! Unigiano! Das war Mord! Unigiano! Das war Mord! Zu reden, über die deutsche Politik zu reden, über die Außenpolitik und über die Wirtschaft. Wir können nicht über Ugandalo reden, wir können nicht über die Polizei reden, ohne zu verstehen, dass der Terror, der von hier ausgeht, uns alle betrifft. Und in den letzten Monaten sind Sachen passiert, die andeuten, dass es immer mehr wird. Erst Bayern, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Berlin, in allen Bundesländern, unabhängig von den Farben der Parteien, die sie regieren, wurden neue Polizeigesetze auf den Weg gebracht, die dazu führen werden, dass noch mehr Menschen noch öfter kontrolliert, kriminalisiert, eingesperrt und misshandelt werden. Und es ist klar, dass die Menschen, die das vor allem betrifft, anders aussehen, andere Sprachen sprechen, aus anderen Ländern kommen, andere Namen haben, von denen wir wissen, dass es möglicherweise auch, wie bei Urijalo, wie bei Christi Schwunden, Raya Conde, Ahidi John ausgehen kann, dass sie im Polizeigewahrsam sterben, dass sie erschossen werden auf der Straße. Weil sie schwarz sind, weil sie Ausländer sind, weil sie Migranten sind und nicht deutsch. Und es ist auch wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass nicht nur der Mord von offizieller Seite, dass alle Morde von offizieller Seite nicht aufgeklärt wurden, sondern die Verantwortlichen dafür, dass hier in Sachsen-Anhalt der Prozess verzögert wurde, Beweise, Akten vernichtet, vertuscht wurden. Diese Menschen, die in den Positionen saßen, um das zu bewirken, sind befördert worden. Genauso wie in Hamburg Olaf Scholz dafür verantwortlich war, die brechende Folter einzusetzen, durch die Abidi John gestorben ist, der gleiche Olaf Scholz, unter dem 2017 der Terror der Polizei während G20 eine ganze Stadt außer Atem gehalten hat. Es sind die gleichen Menschen und es ist ihr System. Und der Terror trifft uns alle. Mit ihren Abschiebungen, Kriminalisierung, Zwangsräumung, Entlassungen, weil man nach 30 Jahren Arbeit angeblich einen Pappbon mit 8 Cent unterschlagen hat. Wir können sie nur aufhalten, wenn wir uns gemeinsam organisieren. Wenn wir uns organisieren gegen die rassistische Gewalt. Wenn nur durch die rassistische Politik und die rassistische Hetze über die letzten Jahrzehnte, seit Ende des Krieges und auch davor, es hat niemals aufgehört in Deutschland, dass es rassistische Hetze gibt und rassistische Politik. Egal, ob es die Menschen waren, die während des Kolonialismus hergebracht wurden, oder die Menschen, die in den Arbeitslagern gestorben sind, oder die Menschen, die als sogenannte Gastarbeiter in Ghettos zusammengepfercht wurden, damit sie für Hungerlöhne bei den schlechtesten Arbeitsbedingungen Profite erschaffen können, bis heute. Es hat niemals aufgehört und nur diese Hetze, diese Politik ist dafür verantwortlich, dass es sein kann, dass es heißt, ein sogenannter Asylbewerber ist in einer Zelle verbrannt und niemand interessiert ist. Weil Bilder von Menschen geschaffen werden, mit denen niemand mehr Mitleid haben will, die niemand mehr verteidigen will. Aber wir stellen uns vor sie alle und wir sagen, sie sind Angehörige unserer Klasse, sie sind Angehörige von uns. Wir kommen aus ihren Ländern, wir sprechen ihre Sprache und wir kämpfen ihren Kampf. Egal ob hier, egal ob in Tansania, Togo, Kamerun, Namibia, wir kämpfen gegen alles, was dieses rassistische System hervorgebracht hat und noch hervorbringen wird. Gemeinsam mit denen, die darunter leiden. Während die juristische Aufklärung der Morde in dem Dessauer Polizeigewahrsam an Rose, Bichtemann und Uri Jalloh nach wie vor auf sich warten lassen bzw. sehr unwahrscheinlich erscheint, bemüht sich das Justizsystem in Sachsen-Anhalt aber sehr darum, gegen Menschen, die sich für die Aufklärung des Mordes an Uri Jalloh engagieren, Prozesse zu führen. So wird gegen einen Aktivisten ein Prozess jetzt gerade beim Amtsgericht Dessau geführt. Am 10.01. fand der letzte Prozesstag statt. Weitere Prozesstage sind am 25.01., am 1.02., am 22.02., am 8.03. und am 22.03. um 10.15 Uhr beim Amtsgericht Dessau vorgesehen. Bei der Anklage geht es um ein geworfenes Feuerzeug, dem angeblich ein Polizist durch Kopfbewegung ausweichen musste. Hier geht es also nicht um Mord und schon gar nicht um den Mord an Uri Jalloh. Soweit der linke Medienspiegel im Januar. Alles Weitere findet ihr online unter medienspiegel.blogsport.de. Und tschüss.